Abschnitt 31 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil: Der Prozess. 27 Mordfälle. Teil 9. 25. Friedrich Abeling, geboren 14. März 1913, verschwand am 26. Mai 1924. Ein 10-jähriges Kind, 1,10 Meter groß, volles, niedliches Gesicht, Haare nach Ponyart geschnitten, Ebenbild seiner 13-jährigen Schwester Alix. Sohn des Schlossers Wilhelm Mayhöfer und seiner Frau Therese, verwitwete Abeling in der Rautenstraße. Ein ruhiger und ordentlicher Junge, hatte am 25. Mai 1924 die Schule versäumt und war dafür bestraft worden. Am 26. Mai bat er die Mutter um 20 Pfennig. Der Lehrer wolle mit der Klasse einen Ausflug machen. Die Angabe erwies sich als unwahr. Er hatte bei seinem Fortgehen nichts an als einen grauen Sweater mit grüner Borde. Er blieb vermisst. Am 17. Juni spielten Kinder in der Rautenstraße. Da trat an die 12-jährige Annie Stümpel ein Mann heran mit der Frage: »Kennst du Alice Abeling?« »Es ist die dort«, sagte das gefragte Kind, worauf der Mann an die kleine Alice herantrat mit den Worten: »Guten Tag, Alice. Ich komme von deiner Mutter und habe eine Karte dagelassen. Deine Mutter wird dir das schon erklären. Ich bin ein Freund von deinem Vater. Ich wollte dich nur mal sehen.« Er gab ihr die Hand und entfernte sich. Eine Karte ist in der Wohnung der Eheleute Mayhöfer nicht abgegeben worden. Die beiden Mädchen haben als denjenigen Mann, der sie angesprochen hat, mit voller Bestimmtheit Hamann wiedererkannt. Sie geben nur an, dass Hamann einen schwarzen Schnurrbart trug, während er in Wirklichkeit einen blonden hat. Es konnte aber festgestellt werden, dass Hamann in der Tat einen kleinen schwarzen Schnurrbart besaß, den er sich anklebte, wenn er sexuelle Streifzüge unternahm. Am 25. Juni wurde am Lustgarten des Leineschlosses ein Kinderschädel angespült, doch konnte nicht mit Sicherheit der des verschwundenen Abeling darin erkannt werden. Dagegen fand man seinen grauen Sweater mit grüner Borde. Er lag seit Ende Mai auf der Nähmaschine der Engel, wurde dann von Granz mitgenommen, der ihn an seine Mutter für seinen kleinen Stiefbruder Alfred verschenkt hat. Die Stubennachbarin des Hamann, Frau Lindner, erinnert sich, dass gegen Ende Mai ein kleiner Knabe, den sie dem Bilde nach als den kleinen Abeling wiedererkennt, nach Rote Reihe 2 gekommen ist und nach Hamann gefragt hat. Sie habe dem Kinde, das ihr leid tat, gesagt: »Kind, geh mal nach Haus, der Onkel will nichts Gescheites von dir.« Der Knabe bekam einen roten Kopf und ging fort. Es ist anzunehmen, dass Hamann den aus Furcht vor Strafe sich umhertreibenden Knaben angesprochen und durch Versprechungen von Geschenken in seine Wohnung gelockt hat. Die Alice Abeling kannte er wohl von den Schilderungen ihres Bruders und hat sie aus Neugierde aufgesucht. Es ist das ein psychologisch merkwürdiger Umstand, aber ein Beweis dafür, dass die beständige Beteuerung, dass er sich an die Gesichter seiner Opfer nicht entsinnen könne, durchaus unwahr ist. 26. Friedrich Koch aus Herrenhausen, geboren 4. Mai 1908, verschwand 5. Juni 1924. Friedrich Koch, Schlosserlehrling, 16 Jahre alt, Sohn des Malers Friedrich Koch in Herrenhausen, verschwand am 5. Juni. Er fuhr morgens um 7 Uhr regelmäßig mit der Bahn zur Arbeit. in Gesellschaft des Schlosserlehrlings Paul Warnecke. Auf dem Bahnhof hatten beide den Hamann kennengelernt. Am 5. Juni nachmittags gingen die jungen Schlosserlehrlinge Koch, Rubi und Böcker durch die Altstadt zur Fortbildungsschule. Koch trug eine Wachstuchtasche, in der sich das Lehrbuch von Duden befand. An der Ecke vom Tiefental schlug ein Mann, den Rubi und Böcker nicht kannten, aber bei der Gegenüberstellung aufs Bestimmteste als Hamann wiedererkannt haben, den Koch mit dem Spazierstock an die Stiefel und fragte: »Na, Junge, kennst du mich nicht mehr?« Koch blieb stehen, winkte den Freunden Abschied und wurde seither nicht mehr gesehen. Es fanden sich weder Kleider noch Leichenteile, nur die Aktentasche des Kindes sowie der Duden, in welchen der Knabe seinen Namen eingeschrieben hatte. 27. Erich de Vries, geboren 7. März 1907, verschwand 14. Juni 1924. Der 17-jährige Sohn Erich des Kaufmanns Max de Vries in Hannover, welcher bei seinem Onkel, dem Bäckermeister Schulze, in Celle in der Lehre war, fuhr Pfingsten 1924 auf Besuch zu den Eltern. Er war ein gesunder, schöner, wenig welterfahrener, leichtgläubiger Junge. Da die Eltern gerade einen Pfingstausflug machten, fand der Knabe die Wohnung verschlossen und ging zu seiner in der Herschelstraße wohnenden Tante, wo die Eltern auch einen Hausschlüssel für Erich abgegeben hatten. Er blieb dort bis abends 22:30 Uhr, nahm dann Abschied und sagte, er wolle nun nach Hause, zur Hildesheimer Straße. Als die Familie gegen 12 Uhr vom Ausfluge nach Hause kam, war der Junge nicht in der Wohnung, sodass man annahm, dass er entweder bei der Tante oder gar nicht aus Celle herübergekommen sei. Man legte wie immer die Sperrkette vor die Flurtür. Am nächsten Morgen, gegen 10 Uhr, erschien der Knabe und erzählte seiner Stiefmutter, er habe in der Nacht 2-mal gegen 3 und gegen 6 Uhr an der Flurtür geklingelt, da er der Sperrkette wegen nicht öffnen konnte. Der Hund habe sehr laut gebellt. Da aber niemand geöffnet habe, sei er fortgegangen und die ganze Nacht mit 2 Männern, einem Jungen und einem Älteren, durch die Altstadt spazieren gegangen. Die Erzählung erschien durchaus unglaubhaft. Am 12. Juni bat Erich um Erlaubnis, mit einem Freunde, einem schon ausgelernten Bäckerjungen, ausgehen zu dürfen. Am 14. Juni morgens 10 Uhr ging er, wie fast regelmäßig, nach der Ohe zum Baden. Der Vater mahnte ihn, er möge zeitig wiederkommen, denn er wolle mit ihm heute zum Bäckerobermeister, damit er eine Stelle in Hannover bekomme. Der Junge brachte seine Freude zum Ausdruck, dass er in Hannover bleiben dürfe. Er ist an diesem Morgen nicht zurückgekehrt. Seine Schwester, die 11-jährige Hildegard, bekundet, dass am 10. Juni, als ihr Bruder in der Ohe badete und sie derweil auf seine Sachen aufpasste, ein Herr am Ufer gestanden habe, den sie jetzt bestimmt als Hamann wiedererkennt, die Badenden aufmerksam beobachtete und dann ihren Bruder, als dieser aus dem Wasser stieg, eine Zeit lang genau betrachtet habe. Hamann sei dann auf sie beide zugetreten, habe nach der Tageszeit gefragt und habe sich entfernt. Man fand den Anzug, kenntlich besonders an einem von einer Zigarette eingebrannten kleinen Loch im linken Hosenbein, die Seidenflorstrümpfe, das Batik-Ziertüchlein, die Brille und den von der Schwester geschenkten Taschenkamm in Hamanns Wohnung, der sich denn auch zuletzt bequemte, die Untersuchungskommission zum Teich am Eingang des Schlossgartens zu führen, wohin er, in der Aktentasche des getöteten Koch, die Leichenteile in 4 Gängen getragen hatte. Er meint, dass er die Bekanntschaft des Erich de Vries auf dem Bahnhof gemacht habe. Er hat ihn wahrscheinlich, wie er es beständig tat, mit Beschenken von Zigaretten an sich gelockt. Ende von Abschnitt 31. Gelesen von Klaus Missfeld.